rechten, bald zur linken, denkt sich mein verwirrter Schritt. Bald zur rechten, bald zur linken, lenkt sich mein verwirrter Schritt. Lenkt sich mein verwirrter Schritt. Bald zur rechten, bald zur linken, lenkt sich mein verwirrter Schritt. Lass mich in Gefahr nicht sinken, gehe doch mein Heiland mit. Lass mich in Gefahr nicht sinken, lass mich in Gefahr nicht sinken. Lass mich ja dein Weises führen, lass mich ja dein Weises führen, dein Weises führen bis zur Himmelspforte spielen.